Deutschlandfunk Soundcheck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Studio ist heute Günther Jansen. In dieser Sendung liegt der Schwerpunkt mal wieder auf der Herkunft der beteiligten Musiker und Bands. Das heißt ganz konkret, alle kommen aus Island, dem Staat, der Insel im Nordatlantik, irgendwo zwischen Norwegen und Grönland, dabei viel näher an Grönland. Unser Thema also für die nächsten beiden Stunden: kühle Poesie, Popmusik aus Island. See, it's all it is. Sound you all need. Zu Beginn dieser 2 Stunden mit Popmusik aus Island war das die weltweit bekannteste isländische Musikerin überhaupt, natürlich Björk. Eben das Anfangsstück Hidden Place aus ihrem Vespertine-Album vom letzten Jahr. Sie wurde am 21. November 1965 in Reykjavik als Björk Gudmundsdottir geboren. Mit 5 wurde sie auf einer Musikschule angemeldet, lernte 10 Jahre lang Klavier und Flöte, hörte darüber hinaus alles Mögliche, Jazzplatten, Klassik, Popmusik. Bereits Ende 1977 erschien ihr erstes Album, Björk hieß es, aufgenommen unter anderem mit Hilfe ihrer Mutter. Björk war da gerade 12 Jahre alt geworden. Kurz danach ging es musikalisch mehr in Richtung Punk. Exodus und Tipi Tikaras waren ihre ersten beiden Bands. Von der dritten Kukl, K-U-K-L, spiele ich gleich etwas. Vorher aber noch Ulfur Eldjan, der wirkt gleich in mehreren aktuellen Bands in Island mit und hat dazu auch noch sein eigenes elektronisches Projekt mit Namen Folk. Hier also zuerst Folk und danach Kukl. Thank you. Thank you. Hintereinander Folk, das ist jedenfalls in diesem Fall ein Projekt des isländischen Musikers Ulfur Eldjan und danach Björk, schon damals mit markanter Stimme, mit ihrer Band Kukel, K.U.K.L. auf dem englischen Crass-Plattenlabel erschienen Mitte der 80er Jahre zwei Langspielplatten der isländischen Band Kukel. Im Verlauf dieser Sendung spiele ich je ein Stück aus beiden, eben das war Holland, aus dem zweiten Kukel-Album Holidays in Europe. In Björks Band-Chronologie folgen ab 1986-87 die Sugar Cubes, auch die bei einer diesmal schon etwas größeren englischen Firma, nämlich Rough Trade Records. Bis zu ihrem Split im November 1992 gab es von den Sugar Cubes drei reguläre sowie ein Remix-Album. Das zweite 1989 hieß Here Today, Tomorrow Next Week, daraus Regina. The sun, but with tired and Zweimal Björk Gesang, zuerst 1989 noch mit ihrer früheren Gruppe den Sugar Cubes, danach It's in Our Hands, das einzig neue Stück ihrer Greatest Hits Zusammenstellung. Diese CD erschien Ende letzten Jahres. In der zweiten Soundcheck-Stunde noch mehr von Björk, aber es gibt ja noch viel mehr interessante Popmusik aus Island. Zum Beispiel Sigur Rós, 4 junge Musiker, alle geboren zwischen 1975 und 1978. Seit Mitte 1994 sind sie in fast unveränderter Besetzung zusammen, nur der Schlagzeuger wechselte mal. Die ersten beiden Alben 1997 und 98 erschienen nur in Island. Der zunehmende internationale Erfolg kam mit den letzten beiden Alben 2000 und 2002. Viele Konzerte vergrößerten noch die Fangemeinde weltweit. Gerade live kommt das Besondere an der Sigur Rós Musik voll zur Geltung. Hier ein Ausschnitt ihres jüngsten Albums. Stücke haben keine Titel, auf der CD-Hülle steht auch überhaupt nichts. Das Album selbst hat auch keinen Namen. Man behilft sich in Zeitschriften meist mit zwei offenen Klammern, angelehnt an die CD-Verpackung. Also von diesem Klammer-auf, Klammer-zu-Album der isländischen Band Sigur Rós eben der zweite Track. Das war auch weder Englisch noch Isländisch, denn Sänger und Gitarrist Jónsi benutzt eine Fantasiesprache. Nichts soll ablenken von ihrer ganz eigenen Musikwelt. Kein außermusikalischer Text oder Bedeutungszusammenhang. Auch von Sigur Rós ein weiteres Stück in der zweiten Soundcheck-Stunde. War diese Musik schon sehr speziell, so kommen Gus Gus daneben regelrecht gewöhnlich daher. Hier auf ihrer aktuellen Single David David, die isländischen Gus Gus. I still have last night in my body. I wish you were with me. I still have last night in my body. I wish you were with me. I wish you were with me. I still have last night in my body. I wish you were with me. I still have last night in my body. I wish you were with me. I wish you were with me, David. We'll be right back. Couscous, eine weitere Gruppe aus Island, die auch international bekannt ist. Nicht so im großen Stil wie bei Sigur Rós oder gar Björk. Aber einen kleinen Namen haben sich die vier von Moom schon gemacht. M-U mit einem Accent aigu, würde man im Französischen sagen. M-U-M, also Moom, mit ihrer leisen, atmosphärischen Elektronik. Dazu auch immer Glockenspiel, klingt oft so wie Spielzeuginstrumente. Und manchmal auch ganz sanfter Gesang. 1999 kam das Debütalbum Yesterday Was Dramatic, Today Is Okay. Das Stück eben war aus dem zweiten Moom-Album Finally We Are No One. Und mit Moom geht's in gewisser Weise jetzt auch weiter, nämlich ihrem Remix für eine andere isländische Band mit Namen Kanada, das Stück Nitro. Also die Gruppe Kanada, das Stück Nitro und das Ganze im Remix von Moom. Und es klingt auch dementsprechend und fängt auch wieder ganz leise an. Thank you. Im heutigen Soundcheck geht es 2 Stunden lang um Popmusik aus Island. Die letzten beiden Stücke dabei stammen vom Doppel-CD-Sampler 42 More Things to Do in Zero Gravity Part 1. Im Untertitel An Icelandic Ambient Compilation. Und nach Kanada im Moom Remix jetzt daraus noch Ruxpin. So nennt Jonas Thor Gudmundsson sein Projekt elektronischer Ambient-Musik. Von diesem 22-jährigen Gudmundsson alias Ruxpin sind schon mehrere Alben und Maxis erschienen. Hier bis zu den Nachrichten sein instrumentales Flying. Thank you.